Ich bin Luna, keine Pronomen oder sie ist auch okay. Und ich komme aus Köln. Ich erzähle gleich, aus welcher Perspektive ich heute den Vortrag halte. Der Vortrag heißt Anarchistische Perspektiven auf Sexarbeit. Es ist aber mehr so gedacht, dass es meine Perspektive ist und ich Anarchistin bin. Ich will keinen so Anspruch erheben, dass ich jetzt abschließend alles dazu sage. Genau, aber ich erzähle euch heute relativ einführungsmäßig von verschiedenen Aspekten der Sexarbeit. Und das ist der Aufbau. Erstmal sage ich, aus welcher Perspektive ich spreche. Dann kommt eine anarchistische Perspektive auf Arbeit allgemein. Der Sonderfall Sexarbeit, ein Exkurs zum Konsens. Dann wird Sexarbeit definiert in Abgrenzung zum Menschenhandel. Eine kurze historische Entwicklung skizziert. Rechtliche Modelle stelle ich vor und erzähle dann von der Praxis aus der Arbeit mit migrantischen SexarbeiterInnen. Und am Ende gibt es Raum für Fragen und Diskussion. Verständnisfragen könnt ihr auch gerne währenddessen stellen. Wenn ihr vielleicht nicht wollt, dass es aufgenommen wird, dann auch am Ende. Und ansonsten alle Diskussionsfragen gerne am Ende des Vortrags. Genau, aus welcher Perspektive spreche ich? Ich arbeite seit 2015 als Dolmetscherin für eine Beratungsstelle, die sich an migrantische und geflüchtete Frauen richtet. Und in dem Zuge machen wir Streetwork und besuchen Bordelle, Sauna, Räume, in denen Sexarbeit praktiziert wird und auch Wohnungen. Auf den Straßenstrich gehen wir weniger und in den letzten Jahren gar nicht. Deswegen kommen die Beispiele, die ich habe, auch aus den Bereichen. Dann habe ich Bekannte, die Sexarbeit machen. Und da gibt es diesen Leitsatz, wir alle kennen eine Sexarbeiterin. Aber wenn wir das nicht wissen, sollten wir uns fragen, warum das nicht geteilt wurde. Und ich habe mich theoretisch auseinandergesetzt mit dem Thema, zum Beispiel mit dem ganz frisch erschienenen Buch von Ruby Rebelde, Warum sie uns hassen, das ist auch hier zu erwerben. So, die Perspektive auf Arbeit. Ich glaube, wir sind alle einverstanden, Arbeit ist scheiße, aber wir müssen sie verrichten, um zu überleben. Und unter den Bedingungen, unter denen wir leben, wählt jede Person zwischen den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten das für sie kleinste Übel oder hat eigene Gründe, sich für ein größeres Übel zu entscheiden. Von je mehr Diskriminierungsformen ein Mensch betroffen ist, desto begrenzter sind auch die Auswahlmöglichkeiten, die zum Bestreiten des Lebensunterhalts bleiben. Und für manche Menschen kann die beste verfügbare Möglichkeit die Sexarbeit sein. Da habe ich jetzt ein paar Punkte aufgezählt, die genannt werden von Klientinnen unserer Beratungsstelle. Und zwar gibt es in der Sexarbeit flexible Arbeitszeiten, die es ermöglichen, dass man diese mit Care-Arbeit und mit anderen Verpflichtungen kombiniert. Es ist keine Ausbildung nötig, kein Studium, keine Vorerfahrung, irgendwie, die nachgewiesen werden muss. Es reichen auch geringe Sprachkenntnisse. Man hat keine Chefin und in manchen Fällen die Möglichkeit, vergleichsweise schnell oder und einfach hohe Geldsummen zu verdienen. Genau, für anarchistische Menschen, die in der Sexarbeit aktiv sind, kann ich das Projekt Evasion empfehlen. Die waren auch in Dortmund mit einem Vortrag. Und genau da organisieren sich SexarbeiterInnen selber und können auch noch einmal eine anarchistische Perspektive so aus betroffenen Sicht darstellen. Okay, warum ist Sexarbeit so ein Sonderfall? Also wenn wir alle arbeiten müssen und irgendeine Art von Arbeit machen müssen, auch körperliche Arbeit, anstrengende Arbeit, warum stellt Sexarbeit so ein großes Tabu dar? Oder warum ist es so viel schlimmer, in der Sexarbeit zu arbeiten? Und dazu habe ich aufgeschrieben, es gibt ein Hurenstigma, das ist fest in der Gesellschaft verankert. Das ist so der kleinste gemeinsame Nenner, auf den sich alle einigen können. Konservative, religiöse Menschen, rechte Menschen, auch viele Linke, auch viele Feministinnen sind der Meinung, dass Sexarbeit verboten gehört, abgeschafft gehört, dass es dass was Schlechtes ist und keinen Platz in unserer Gesellschaft hat. Das basiert auch auf moralischen Vorstellungen von Sexualität. Diese muss an die Ehe oder mindestens an eine romantische Beziehung gekoppelt sein. Genau, und hat nicht außerhalb davon zu passieren. In bestimmten Aspekten gibt es da auch viel Doppelmoral. Zum Beispiel, wenn gesagt wird, die Würde des Menschen ist unantastbar, dann muss man auch darüber sprechen, dass es in Fabriken, Schlachthäusern, auf dem Bau, in der Pflege, in der Ernte und so weiter ausbeuterische Arbeitsverhältnisse gibt. Genauso wie Fälle von Menschenhandel, also Menschen, die gezwungen werden, in diesen Arbeitsverhältnissen zu arbeiten und ihren Lohn nicht behalten können. Und wenn es darum geht, dass wir uns nicht vorstellen können, so eine körpernahe Dienstleistung zu machen in der Arbeit. Genau, und so Vorstellungen von Intimität und Ekel, die spielen ebenfalls in der Pflege eine Rolle, auch in der häuslichen Pflege. Es gibt zum Beispiel viele Frauen, die in 24 Stunden Pflege arbeiten, wochenlang nicht frei haben und sich auf eine Person ganz doll konzentrieren müssen. Und innerhalb dieser Pflegetätigkeit zum Beispiel gibt es Berichte von Frauen, die sagen, bestimmte Handlungen, die man in der Pflege verrichten muss, müssen sie in der Sexarbeit nicht machen. Also sie ekeln sich davor und müssten, wenn ein Kunde in der Sexarbeit fragen würde, kannst du das für mich machen, dann hätten sie die Möglichkeit, Nein zu sagen. In einem Pflegeheim, in einem Angestelltenverhältnis oder vor allem in der Ausbildung hat man diese Möglichkeit nicht und ist gezwungen, sehr körpernahe, intime Dinge für die Menschen zu tun, die man sich nicht aussuchen kann. Zum Thema Konsens. Konsens bedeutet, informierte, bewusste Entscheidungen zu treffen, erstmal ganz allgemein, auch abgesehen von der intimen Ebene. Wenn es aber um Sex geht, um sexuelle Handlungen, wird Konsens in emotionalen Zusammenhängen oft vorausgesetzt. Das heißt, in einer romantischen Beziehung spricht man gar nicht jedes Mal darüber. Oder auch in einem heterosexuellen Dating-Kontext, der vielleicht nicht so reflektiert ist, erwartet man einfach, dass der Konsens da ist. Es werden Sachen gemacht, ohne die vorher auszuhandeln. Das ist in der Sexarbeit nicht so. Da werden nämlich alle Handlungen, die passieren werden, im Vorhinein miteinander besprochen. Es werden Tabus geteilt, Grenzen, und es gibt viel mehr offene Kommunikation darüber als jetzt in den meisten romantischen Zusammenhängen. Lässt sich Konsens kaufen? Jeder von uns tut tagtäglich Dinge wie das Thema Arbeit, die wir nicht ohne kapitalistische Zwänge und ohne den Zwang zu arbeiten, um zu überleben, die wir nicht tun würden. SexarbeiterInnen verkaufen auch nicht den Konsens zu allem und damit ist es abgeschlossen, sondern sie verkaufen die Zeit. Und was in dieser Zeit genau passiert, wird jedes Mal aufs Neue miteinander ausgehandelt. Der Konsens kann auch wieder entzogen werden, auch im Rahmen von Sexarbeit ist das möglich, ansonsten ist das keine Sexarbeit. Und wir müssen einfach glauben und darauf vertrauen, dass SexarbeiterInnen auch selber fähig sind, zwischen konsensuellen und nicht konsensuellen Handlungen zu unterscheiden, zwischen dem Verkauf von ausgewählten Dienstleistungen und sexualisierten Übergriffen. Genau, jetzt komme ich zur Definition. Die Sexarbeit bedeutet nämlich die einvernehmliche, vergütete sexuelle Dienstleistung zwischen volljährigen Personen. Zwei oder mehrere. Warum spreche ich nicht von Prostitution? Erstens ist der Begriff Sexarbeit selbst gewählt, auch vom Bundesverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen, der größte Zusammenschluss von SexarbeiterInnen in Deutschland. Der Begriff Sexarbeit umfasst, dass es sich um Arbeit handelt und nicht um einen Teil der Persönlichkeit. Also Prostitution ist auch erstens passiv, man ist Prostituierte, man wird prostituiert und das ist die ganze Identität. Während man aber sagt, ich arbeite als Sexarbeiterin, dann ist es klar abgegrenzt, es passiert in einem bestimmten Zeitrahmen und Genau, Menschen können auch noch andere Dinge sein. Eltern, weiß ich nicht, Bastler, HobbyhandwerkerInnen und nicht nur SexarbeiterInnen. Das ist nur ein Teil des Lebens und keine Persönlichkeit, kein Persönlichkeitsmerkmal. Genau, das ist nicht gleichzusetzen mit Menschenhandel. Für Menschenhandel gibt es auch eine Definition, die ist im Strafgesetzbuch festgehalten. Genau, Menschenhandel erfasst das Anwerben, Befördern, Aufnehmen und Beherbergen einer Person unter Ausnutzung einer Zwangslage oder Hilflosigkeit mit dem Ziel der Ausbeutung durch zum Beispiel die Ausübung der Prostitution, aber auch eine Beschäftigung wie auf dem Bau und in der Ernte oder auch Bettelei oder auch Straftaten. Genau, das sind Verhältnisse wie Sklaverei, Leibeigenschaft, Schuldknechtschaft und sogar erzwungene Organentnahme fällt darunter. Bei Personen unter 21 Jahren muss keine Zwangslage oder Hilflosigkeit vorliegen. Genau, und da ist es auch in der Organisation, in der ich arbeite, sehr wichtig, klar zu trennen zwischen SexarbeiterInnen, die wir in ihrer selbstbestimmten Entscheidung, diese Arbeit zu machen, unterstützen, und Fällen von Menschenhandel, wo andere Handlungen nötig sind, genau, wo man dann auch die Polizei involviert und die Menschen da rausholt, weil sie es offensichtlich nicht selbstbestimmt machen. Genau, wie hat sich das historisch entwickelt? Es gab schon immer in der Gesellschaft ein ambivalentes Verhältnis. Wir kennen auch Geschichten aus der Antike, aus dem Römischen Reich, dass SexarbeiterInnen da existiert haben. Und es gab immer diesen Blick, einmal, es ist ein notwendiges Übel, was wir eingrenzen, reglementieren und überwachen müssen. Und auf der anderen Seite Ausmerzungsversuchen. Wir müssen das beenden, das genau zieht unsere Gesellschaft herunter, und wenn wir Sexarbeit abschaffen, dann wird auch alles gut, dann gibt es keine patriarchale Gewalt mehr. Seit dem Mittelalter gibt es schon Versuche, die Sexarbeit in bestimmten Gebieten räumlich zu konzentrieren und so von dem Rest der Gesellschaft, von den ordentlichen Leuten zu separieren, dann, auch unter so einem Jugendschutzaspekt, der auch in dem aktuellen deutschen Gesetz vorkommt, zeige ich gleich. Genau, die soziale Arbeit in Deutschland hat angefangen, mit Sexarbeiterinnen Umerziehungsversuche zu starten und sie sozusagen vor sich selber zu schützen, indem sie interniert wurden, erst in Anstalten, in psychiatrischen Anstalten und dann auch in Konzentrationslagern. SexarbeiterInnen sind nämlich Teil der Menschengruppen, die als Asoziale im Nationalsozialismus verfolgt wurden. Sie wurden nie entschädigt, auch nachdem, also auch wenn sie überlebt haben. Und erst 2023 hat Deutschland diese Menschengruppe als Opfer des NS anerkannt. In Deutschland gab es 2002 das Prostitutionsgesetz. Das hat das erste Mal eine legale Ausübung der Sexarbeit ermöglicht und wurde auch von vielen als emanzipatorisch und progressiv begrüßt. Dann gab es aber in den 2010ern Bestrebungen, dieses Gesetz nochmal zu ändern. Und seit 2017 ist das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft. Genau, wo der Name schon sagt, dass das Menschen sind, die nicht als vollwertig gesehen werden, sondern eine besonders bedrohte Gruppe, die geschützt werden muss durch den Staat. In der Praxis schränkt das die Freiheiten der Sexarbeitenden ein und bringt sehr viel Reglementierung mit sich, sodass zwei Gruppen aufgemacht werden. Einmal die SexarbeiterInnen, die legal arbeiten können, die sich anmelden können, und die andere Gruppe der Illegalisierten, die ständige Strafverfolgung fürchten müssen. Genau, hier kommen die rechtlichen Modelle, nicht die nordischen Modelle. Zum nordischen Modell habe ich sehr viel Kritik und das wollte ich ja auch visuell darstellen. Erstmal in Deutschland, das Prostituiertenschutzgesetz bietet streng eingegrenzte, stark reglementierte Möglichkeiten, die Sexarbeit legal auszuführen, ist ein Sondergesetz für eine Berufsgruppe, wie es kein Vergleichbares gibt für andere Berufsgruppen. Das beinhaltet, dass man sich beim Gesundheitsamt, beim Finanzamt und beim Gewerbeamt als Prostituierte melden muss. Man muss während der Arbeitszeit immer einen Prostituiertenausweis mit sich führen. Da gibt es die Möglichkeit, einen Alias-Namen sich auszusuchen, aber zum Beispiel ein Bild und die Adresse sind da immer drauf. Man muss regelmäßige verpflichtende Gesundheitsberatungen in Anspruch nehmen. Unter 21 Jahren ist das, glaube ich, alle 6 Monate, über 21 Jahre alle 2 Jahre nötig. Es gibt eine Kondompflicht für die Ausübung der Sexarbeit, wobei extrem unklar ist, wie das überprüft wird oder wie das durchgesetzt werden kann. Es gibt diese Sperrbezirksverordnungen, also zum Beispiel die ganze Innenstadt von Köln oder auch die ganze Stadt München sind Sperrbezirke, in denen keine Sexarbeit ausgeführt werden darf. Dafür sind meistens die erlaubten Gebiete, so Industriegebiete am Stadtrand, so möglichst menschenleere Orte. Es gibt bestimmte Regelungen für Prostitutionsstätten, die genau auch so baurechtlich sehr kompliziert sind, sodass verunmöglicht wurde, dass sich zum Beispiel 2 KollegInnen eine Wohnung mieten und Sexarbeit in dieser Wohnung ausüben. Man kann entweder alleine und selbstständig arbeiten oder als Selbstständige in einem großen Bordell, in einer Sauna, in so einer Einrichtung, wo die Gefahr der Ausbeutung dann auch größer ist, weil es eben nicht selbstbestimmt sein kann. Genau, ich kann später mehr zu Prostitutionsstätten erzählen, was da für Regelungen sind. Und genau, aber Sexarbeitende bezahlen auch noch zusätzlich eine Vergnügungssteuer. Das ist da auch festgelegt in dem Prostituiertenschutzgesetz. Wie ihr seht, geht es nicht so sehr um Schutz, sondern viel um Kontrolle und um Regeln, die man einhalten muss, und um Steuern. Dem deutschen Staat war es sehr wichtig, hier keine Steuereinnahmen zu verlieren. Jetzt gibt es natürlich, vielleicht habt ihr davon gehört, sehr große Bestrebungen, das nordische Modell auch in Deutschland einzuführen. Schweden hat das als erstes Land 1999 eingeführt. Und in der Theorie kriminalisiert dieses Gesetz den Kauf, aber nicht den Verkauf von sexuellen Dienstleistungen. Es sollen die KundInnen und Dritte, die von Sexarbeit profitieren, strafrechtlich verfolgt werden. Und das Angebot bleibt straffrei. Genau, die Kritik an diesem nordischen Modell beinhaltet, die SexarbeiterInnen werden ausschließlich als Opfer wahrgenommen. Also es gibt keine Möglichkeit, unter dem nordischen Modell selbstbestimmt Sexarbeit auszuführen. Das wird einfach nicht vorgesehen. Es gibt nur Opfer, die das unfreiwillig machen. In der Praxis hat das eine Verschlechterung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der SexarbeiterInnen mit sich gebracht, weil sie natürlich von der Kriminalisierung der KundInnen und der damit einhergehenden Stigmatisierung betroffen sind. Sexarbeit findet vermehrt in ungeschützten Bereichen statt, auch weit weg von der Öffentlichkeit. Das mit dem Dritte, die von den Einnahmen durch Sexarbeit profitieren, wird in der Praxis so ausgelegt, dass kein Vermieter Einnahmen aus der Sexarbeit bekommen darf, keine Friseurin, niemand im Nagelstudio, dass wir alles profitieren von Einnahmen durch die Sexarbeit und übrigens auch PartnerInnen und Kinder, die finanziell abhängig sind von diesem Einkommen, machen sich dadurch strafbar, da sie von Einnahmen aus der Sexarbeit profitieren. Genau, es wurde stark erschwert für SozialarbeiterInnen und MitarbeiterInnen des Gesundheitsamts, in Kontakt zu treten mit SexarbeiterInnen und denen Hilfsangebote bereitzustellen, weil sie sich natürlich verstecken und immer mehr in der Unsichtbarkeit verschwinden. Es gibt weniger KundInnen, aber die KundInnen, die es dann gibt, sind auch gefährlicher, weil es Menschen sind, die eindeutig nichts von diesem Gesetz halten, also auch nicht andere Gesetze unbedingt beachten und sozusagen regelkonforme KundInnen werden abgeschreckt. Andere Menschen nehmen es trotzdem in Anspruch. Für die SexarbeiterInnen bleibt weniger Zeit zu screenen, die Grenzen auszuhandeln, was ich vorher gesagt habe, weil alles schnell vonstatten gehen muss, um nicht von der Polizei erwischt zu werden. Wird man dann von der Polizei erwischt, gibt es auch Berichte von Gewalterfahrungen, weil PolizistInnen wenig Rücksicht nehmen oder wenig sensibel mit SexarbeiterInnen umgehen, um es mal nett auszudrücken. Bei migrantischen SexarbeiterInnen ist es besonders schlimm. Die intendierten Schutzmaßnahmen greifen noch weniger. Die ganze Unterdrückung und Gefährdung ist gesteigert. Und wenn es wenn eine Person gefunden wird von der Polizei, die keine Arbeitserlaubnis hat und sozusagen ja, in Schweden entweder geflüchtet ist oder migriert aus einem Land, wo man nicht direkt arbeiten darf, dann wird die Person direkt abgeschoben. Das sehen schwedische Behörden als Schutz. Es gibt noch andere Modelle, noch andere Möglichkeiten. Ein positives Beispiel, das Beste, was wir aktuell haben, ist Belgien. 2022 wurde dort die Sexarbeit entkriminalisiert und in dem Gesetz stehen Anerkennung und Schutz von SexarbeiterInnen. Es ermöglicht ihnen, rechtsgültige Verträge abzuschließen, also auch in einem Angestelltenverhältnis, in einer Prostitutionsstätte zu arbeiten, aber auch mit den KundInnen. Genau, Vereinbarungen, die KundInnen mit SexarbeiterInnen treffen, werden nicht mehr strafbar gemacht. Es wurde ermöglicht, dass SexarbeiterInnen Kredite aufnehmen und ein Bankkonto eröffnen, was in Deutschland nicht immer möglich ist. Die Zusammenarbeit mit Dritten wurde legalisiert. Die Maßnahmen zur Bekämpfung von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung wurden erleichtert. Und da ist ein Beispiel, dass eine Person ohne Aufenthaltserlaubnis oder ohne Arbeitserlaubnis in Belgien selbst dann die Polizei anrufen kann, wenn ein Übergriff während der Arbeit passiert oder wenn KundInnen irgendwie Gewalt ausüben, ohne Angst zu haben, abgeschoben zu werden. Also da wird wirklich die Verfolgung des Täters in den Vordergrund gestellt und nicht möglichst schnelle Abschiebung dieser Person. Die Selbstorganisation in der Sexarbeit wird ermöglicht, aber auch der Zusammenschluss mit zwischen KollegInnen. Und es werden Arbeitsrechte gewährt. Das war auch groß in den Nachrichten. Wenn man fest angestellt ist, dann gibt es eine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und für SexarbeiterInnen Mutterschutz und einen Rentenanspruch. Das gibt es sonst nicht. Weiterhin bleibt illegal die Zuhälterei und die Förderung und Anstiftung zur Prostitution. Das hat sich nicht geändert. Noch schlimmer geht es auch, und zwar die totale Kriminalisierung, zum Beispiel in Südafrika und in den USA. In Südafrika ganz klar ein Überbleibsel kolonialer Gesetze, die bis heute nicht geändert wurden. Und genau, Sexarbeit ist unter allen Umständen verboten. Was als Folge hat, dass Sexarbeitende komplett entrechtet werden, als Menschen zweiter, dritter Klasse gelten, gar nicht mehr sichtbar sind in der Gesellschaft. Die Gewalt kommt von allen Seiten, von NachbarInnen, Familie, aber auch der Polizei, bis hin zur Tötung. Diese Sichtweise basiert auf einer starken religiösen Prägung. Also die Sexarbeit wird als sündhaft und SexarbeiterInnen als gefallene oder sündige Menschen angesehen, die höchstens noch gerettet werden können in so einem religiösen Kontext von der Kirche. Und diese Trennung in die guten Frauen und die schlechten Frauen führt dazu, dass die schlechten Frauen entwertet, entrechtet werden, mehr Gewalt erleben und auch noch selber verantwortlich gemacht werden dafür, weil sie hätten ja was anderes arbeiten können. Genau, dann gibt es noch ein anderes Modell, das Sexarbeitsgesetz. Gesetz für Gleichstellung, Respekt und Rechte in der Sexarbeit. Das ist leider nicht in Kraft. Es ist ein Entwurf, der in Berlin in einer Workshop-Reihe geschrieben wurde mit dem Titel Sexarbeitende schreiben das Gesetz. Also das kommt wirklich von Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Das Gesetz beinhaltet hauptsächlich, so ich habe es getrennt in die Kategorien für die Sexarbeitenden, soll die Anmeldepflicht gestrichen werden und die Möglichkeit gegeben werden, die Tätigkeit selbstständig anzumelden oder auch angestellt zu arbeiten. Das ist nämlich in dem Prostituiertenschutzgesetz nicht so vorgesehen, man kann nur selbstständig arbeiten. Dann soll die verpflichtende Gesundheitsberatung nach Prostituiertenschutzgesetz gestrichen werden. Diese ist nämlich, also die passiert beim Gesundheitsamt von Mitarbeitenden, die nicht geschult wurden, die nicht vorbereitet sind dafür, die teilweise keine Ahnung haben, weder von den Lebensrealitäten der SexarbeiterInnen noch von, ja, von allem, genau, was wichtig ist. Ah, genau, noch von Menschenhandel, das wollte ich sagen. Also Mitarbeitende des Gesundheitsamts sind gar nicht so geschult, dass sie erkennen könnten, wer da gerade gezwungenermaßen sitzt und draußen erwartet wird von einem möglichen Zuhälter. Sie machen einfach diese Gesundheitsberatung und damit ist es erledigt. Genau, dafür sollen freiwillige, akzeptierende Beratungsangebote ausgebaut werden. Die Sperrbezirksverordnungen sollen gestrichen werden. Es soll ein Rechtsanspruch auf faire Arbeitsbedingungen, Gesundheitsversorgung und Krankenkasse geben, auf Wohnraum, Schutz vor Diskriminierung und Gewalt sowie ein Rechtsanspruch auf Privatsphäre, Anonymität und den Schutz personenbezogener Daten im digitalen und analogen Raum. Denn aktuell ist es so, dass nach dieser Anmeldung als Sexarbeiterin kann man nicht sicher sein, wo die Daten hingeschickt werden, wer alles Zugriff darauf hat. Man kann auch in seiner Freizeit in eine Polizeikontrolle geraten und die Polizei hat Zugriff auf diese Tätigkeit. Und das bringt die Menschen natürlich wieder in Gefahr. Deswegen Datenschutz. Genau, die Ermöglichung von freier Assoziation und Kooperation mit anderen Sexarbeitenden und von kollektiver Organisation und Gewerkschaftsarbeit. Betreibende von Sexarbeitsstätten sollen verpflichtet werden, Sicherheitsmaßnahmen einzuführen und Arbeitsvereinbarungen zu treffen mit den Angestellten oder mit den selbstständigen SexarbeiterInnen. Aber es soll auch möglich gemacht werden, dass es kleinere Betriebe gibt, die sich nicht an die Bauverordnungen halten oder auch Wohnungsbordelle und Schutzmaßnahmen für Sexarbeitende im digitalen Raum. Da gibt es nämlich aktuell gar nichts in dem Gesetz. Genau, die KundInnen sollen auch einen Rechtsanspruch auf Beratung bekommen, geschützt sein vor Diskriminierung und Stigmatisierung. Und genau, wenn ein Kunde den Verdacht auf Menschenhandel äußern möchte und das melden möchte, dann soll das niedrigschwellig möglich sein und nicht mit hohen Hürden und möglicherweise noch mit einer Strafverfolgung zusammenkommen. Für Behörden und Beratungsstellen soll es klare Anweisungen geben, Schulungen zum Umgang mit SexarbeiterInnen, Mindestanforderungen, Qualitätsstandards, akzeptierende Beratungen ohne persönliche Prägung, ein Rechtsanspruch auf Förderung, zum Beispiel von Projekten, die SexarbeiterInnen unterstützen, und Schulungen zur Vermittlung von digitalen Schutzmaßnahmen für Sexarbeitende. Da kann man jetzt nämlich als Sexarbeitende hingehen und nachfragen, aber die Sachbearbeitenden haben oft weniger Ahnung als die Person selber. Im Idealfall sollte in der Gesellschaft die Stigmatisierung abgebaut werden und die sexuelle Bildung ein fester Bestandteil von schulischer, kultureller und politischer Bildung sein. Für Betroffene von Menschenhandel und Ausbeutungsstrukturen soll eine Aufenthaltsgenehmigung bedingungslos ausgestellt werden, unabhängig von der Aussage in Strafprozessen. Aktuell ist es nämlich so, bei Verdachtsfällen von Menschenhandel gibt es eine Bedenk- und Stabilisierungsfrist von 3 Monaten, glaube ich, in denen sich die Person entscheiden muss, ob sie vor Gericht aussagt. So lange darf sie in Deutschland bleiben. Danach droht die Abschiebung sozusagen. Wenn sie nicht vor Gericht aussagt, kann sie dann abgeschoben werden. Es soll einen Rechtsanspruch geben auf Hilfsangebote und flächendeckende Beratungsangebote zu sexualisierter Gewalt, zu Ausbeutung und zu Menschenhandel. Okay, jetzt komme ich zu den Praxisbeispielen aus meiner Arbeit mit migrantischen SexarbeiterInnen in Deutschland. Ich komme jetzt aus Rumänien, deswegen kann ich von dem Land mehr erzählen. Und zwar sind die Frauen, die uns begegnen, so zwischen 20 und 40, 50, sage ich mal, und kommen aus sehr prekären Verhältnissen im Heimatland. Also in Rumänien ist die wirtschaftliche Lage zwar ein bisschen besser geworden in den letzten Jahren, es gibt aber eine riesige Schere zwischen so gebildeten, eher gut gestellten Menschen in Großstädten und einer großen dörflichen Bevölkerung, die kaum Schulbildung hat, also 4 Klassen sind noch gut an manchen Orten, aber weiter kommt man nicht. Es gibt sehr viel Armut und einfach sehr schwierige Lebensbedingungen, dadurch, dass es auch keine staatliche Unterstützung gibt, wenn man behindert ist, wenn man kranke Angehörige pflegen muss. Genau, müssen die Menschen irgendwie an Geld kommen. Und sehr viele Menschen wandern aus Rumänien aus und versuchen, in Westeuropa zu arbeiten. Genau, die Frauen können sich dann so mehr oder weniger entscheiden zwischen dieser häuslichen Pflege und Reinigungsjobs vielleicht noch und der Sexarbeit. Genau, es sind auch nicht immer ungebildete Frauen, es sind auch gebildete Frauen, die studiert haben, die Ausbildungen haben in Rumänien, die einen richtigen Job hatten, in Anführungsstrichen. Die Abschlüsse werden aber nicht anerkannt, für EU-Angehörige werden auch keine Sprachkurse bezahlt oder irgendwie möglich gemacht überhaupt, selbst wenn man das selber bezahlen möchte. Deswegen ist es für sie unmöglich, in ihrem Bereich zu arbeiten in Deutschland. Und es bleiben wirklich diese sehr schlecht bezahlten und körperlich sehr anstrengenden Jobs. Und wie ich am Anfang gesagt habe, kann dann für diese Frauen die beste verfügbare Möglichkeit sein, in die Sexarbeit zu gehen. Das sagen die auch ganz offen in unserer Beratungsstelle, dass sie ja gerne was anderes machen würden, ob wir denn etwas im Angebot hätten, wo sie auch genauso viel verdienen jeden Monat, weil sie das Geld nach Hause schicken müssen. Also sie brauchen es nicht nur selber, sie müssen Angehörige damit unterstützen in Rumänien. Ganz oft haben sie Kinder, diese Frauen, ganz oft haben sie kranke Eltern, die vom Staat nicht unterstützt werden. Und deswegen hängt oft das Schicksal der ganzen Familie dann an der Arbeit der Mutter in Deutschland. Ja, sie treffen auf ganz viele Herausforderungen bei der Ausübung dieser Arbeit, angefangen mit der Einreise. Da gibt es Netzwerke von so Busanbietern, die sehr, sehr hohe Preise nehmen für die Einreise nach Deutschland. Und viele der Frauen wissen gar nicht, dass sie auch fliegen könnten oder wie man überhaupt dieses Ticket kauft. Das ist mit so vielen Hürden verbunden, dass sie dann 200, 300 Euro bezahlen, um 2 Tage im Bus zu sitzen, werden dann irgendwo hingefahren und sind dann auf sich alleine gestellt. Sie müssen an diese Infos kommen, wie man sich als Prostituierte anmeldet. Genau, dann einen Arbeitsort finden, eventuell noch eine Wohnung. Also genau, im Prostituiertenschutzgesetz ist es auch verboten, am gleichen Ort zu schlafen, wo man arbeitet. Früher haben sie in den Bordellzimmern geschlafen, jetzt müssen sie zusätzlich ein Zimmer anmieten. Genau, sie bezahlen sehr viel Geld an sehr vielen Stellen, um überhaupt arbeiten zu können. Ja, das sind die Auswirkungen des Prostituiertenschutzgesetzes. Entweder sie melden sich an, bekommen eine Steuernummer, werden registriert, die Daten werden aufgenommen oder sie müssen illegal arbeiten. Genau, auch innerhalb der Sexarbeitenden gibt es eine Hierarchie und das kann ich ganz anschaulich erzählen. Am Beispiel vom Bordell Pascha in Köln, vielleicht kennt ihr das. Ein sehr großes Bordell, es hat 7 Stockwerke und man muss da die Treppe hochlaufen als Kunde, bekommt nicht Zugang zum Fahrstuhl. Und die Hierarchie ist ganz klar so auf diesen Etagenplan verteilt, weil im ersten Stock, wo man ganz schnell ist, wo es ganz viele Kunden gibt, sitzen weiße deutsche Frauen. Im zweiten Stock sitzen dann vielleicht schwarzhaarige Frauen. Es ist so richtig rassistisch aufgeteilt. Je weiter man nach oben geht, desto dunkler wird die Hautfarbe. Also man sieht es ganz klar. Und im 7. Stock sitzen dann Transfrauen. Und da verirrt sich kaum jemand mal dahin. Außer, das war jetzt die Absicht. Genau, deswegen. Und aber alle in jeder Etage müssen die gleiche Miete bezahlen von 150 Euro am Tag für das Zimmer, glaube ich, plus die Vergnügungssteuer, plus andere Steuern. Und das Geld müssen sie auch erstmal verdienen. Das macht es natürlich schwerer, Nein zu sagen, wenn man am Ende eines Tages weiß, man braucht noch 3 Kunden, um auf 0 zu kommen. Dann wird auch jeder Kunde genommen, aus Mangel an Alternativen so. Und auch untereinander gibt es einen Konkurrenzkampf. Es gibt Rassismus, Transfeindlichkeit, Klassismus. Weiße rumänische Frauen verkaufen sich für mehr als oder so, ne, denken, sie hätten einen größeren Wert als Roma-Frauen. Auch innerhalb der Gruppe gibt es leider wenig Solidarität, sondern eher einen Konkurrenzkampf und so. Immer den Versuch, sich besser zu stellen als jemand anderen. Und natürlich sind sie ja, der Gefahr ausgesetzt, Gewalt zu erleben, entweder durch die Kunden oder durch die Polizei, die auch regelmäßig Razzien macht, immer wieder Erlaubnisse kontrolliert, die Ausweise, ob die in Ordnung sind, ob die Gesundheitsberatung auch nicht 7 Monate zurückliegt. Das war ein guter Vorwand für die Polizei, diese Kontrollen zu intensivieren. Genau, ich glaube, so viel. Die Ausstiegsmöglichkeiten. Ich arbeite in einem Projekt von der Europäischen Union gefördert mit sehr, sehr viel Geld, in dem wir an diese Sexarbeitsstätten gehen sollen und den Frauen meistens anbieten sollen, doch eine Maßnahme vom Jobcenter anzunehmen und in das Sozialsystem so integriert zu werden, auch irgendwelche Bestrebungen zu machen, eine Wohnung zu finden, eine Arbeit zu finden, Anträge zu stellen. Das Ding ist nur, dass die meisten Frauen gar nicht langfristig in Deutschland leben wollen. Also sie sehen ihre Perspektive in Rumänien, ihre Lebensrealität. Genau, sie wollen gar nicht hierbleiben. Sie wollten gar nicht sich hier niederlassen. Sie wollten schnell Geld verdienen und dann auch wieder weggehen. Ja, müssen dann aber Steuererklärungen machen, auch wenn sie nur einen Tag in Deutschland gearbeitet haben. Deswegen kommen sie auch in so einen Teufelskreis, wo sie nochmal kommen müssen, um sich um die Papiere zu kümmern. Und dann gehen sie nochmal. Genau, die meisten wollen gar nicht bleiben. Und selbst wenn, dann genau, können sie für Bürgergeld dann irgendwie hier sein. Sie sagen aber ganz deutlich, dass sie mehr Geld brauchen und dass das nicht in Frage kommt. Und dass sie auch keine Umschulung machen wollen oder einen Sprachkurs, sondern eigentlich nach Rumänien zurück wollen oder in ihrem Beruf arbeiten wollen, was nicht möglich ist, weil die Zeugnisse nicht anerkannt werden. Ihr könnt auch gerne zu mehr Sachen fragen, vielleicht vergesse ich jetzt auch viel, sonst gehe ich einfach weiter zu meiner letzten Folie, die Diskussion. Da habe ich jetzt die These aufgestellt, wenn wir Sexarbeit abschaffen wollen, müssen wir zuerst das Patriarchat und den Kapitalismus abschaffen, die Grenzen öffnen und diese Arbeit entkriminalisieren, denn es bringt nichts, für mehr staatliche Kontrolle und Reglementierung zu argumentieren. Ein gutes Beispiel für Selbstorganisation ist die SexarbeiterInnen-Sektion der FAU Berlin. Die sollten wir unterstützen, solche Bestrebungen unterstützen, genau, den Menschen zuhören und nicht einfach über sie reden und irgendwelche Entscheidungen von oben treffen aus diesem Aspekt von wir beschützen sie doch, denn sie brauchen keinen Schutz, sie brauchen Rechte. Das war's. Danke.